Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now remember. Denk daran. Next time you take communion, I hope you will take it totally differently. Wenn du das nächste Mal das Abendmahl zu dir nimmst, hoffe ich, dass du es ganz anders einnimmst. Rejoicing and yet with a sense of awe. Freudig und doch mit einem Gefühl der Ehrfurcht. Now he's talking about and the bread that we distribute. Jetzt sagt er, und das Brot, das wir austeilen. Isn't this the bread of our co-participation with the body of Christ? Ist das nicht das Brot, mit dem wir am Leib Christi teilhaben? Now, I'm not sure if I understand this right or if people understand this right, but I'm going to give you how I understand it. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe oder ob die Leute das richtig verstehen, aber ich werde dir sagen, wie ich es verstehe. I believe when we take communion and the Apostle Paul talks about the body of Christ, it always has more than one meaning here. Ich glaube, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen und der Apostel Paulus hier über den Leib Christi spricht, hat das immer mehr als eine Bedeutung. And I'll tell you why. Ich sage dir warum. I don't believe it's talking about Jesus in that sense, just Jesus. Ich glaube nicht, dass er über Jesus spricht, sozusagen nur über Jesus. I believe he's talking about Jesus in form of the church. Ich denke, er spricht von Jesus in Form der Gemeinde. Because remember, we are the body of Christ. Denn erinnere dich, wir sind der Leib Christi. So look what he said. Schau, was er sagt. He says, and the bread that we distribute isn't the bread of our co-participation with the body of Christ. Und das Brot, das wir austeilen, ist das nicht das Brot, mit dem wir am Leib Christi teilhaben? Now, if you would leave this right here, you would think, oh yeah, the body of Christ that was broken for us on the cross. Wenn du das hier so stehen lassen würdest, würdest du denken, oh ja, der Leib Christi wurde für uns am Kreuz gebrochen. And I believe, of course, that's one of the applications, but only one of the applications. Ich glaube, wir können es so anwenden, aber das ist nur eine Art. Because look at the context in verse 17. Schauen wir uns den Kontext in Vers 17 an. For although we are many, we become one loaf of bread and one body as we feast together on one loaf. Denn obwohl wir viele sind, werden wir zu einem Brot und einem Leib, wenn wir gemeinsam von einem Brot essen. You see, and the Apostle Paul wanted them to understand this, that you cannot take communion and live a selfish life and think that's okay. Der Apostel Paulus ließ sie verstehen, dass sie nicht am Abendmahl teilnehmen und ein egoistisches Leben führen können und denken, das sei in Ordnung. You know, he said, we are one body. That means we belong to one another. Er sagt, wir sind ein Leib. Das heißt, wir gehören zueinander. We are one loaf of bread. Wir sind ein einziger Leib Brot. And you know, this is one aspect that's always been missing to me when we take communion. Das ist ein Aspekt, der mir immer gefehlt hat, wenn wir das Abendmahl feiern. That we only think about Jesus, but we don't think about each other. Wir denken nur an Jesus, aber nicht an den anderen. And I believe it is so, so, so wrong. Ich glaube, das ist so, so, so falsch. Because think about it, if I am a member of the body. Denk darüber nach. Wenn ich ein Teil des Leibes bin, the guy that I share bread with now is a member of that exact same body. Dann ist die Person, mit der ich jetzt das Brot teile, ein Glied genau desselben Leibes. So how can I celebrate that Jesus' body was broken for me, but I'm not willing to suffer for my brother who I share bread with? Wie kann ich also feiern, dass Jesus seinen Leib für mich gebrochen hat, aber ich bin nicht bereit, für meinen Bruder zu leiden, mit dem ich das Brot teile? How does it even make sense? Was hat das überhaupt für einen Sinn? It never made sense to only look at the spiritual aspect and the body of Jesus, but not look at us as the body of Jesus. Es macht nie Sinn, nur den geistlichen Aspekt und den Leib Jesu zu betrachten, aber uns nicht als Leib Jesu zu sehen. Let me challenge you. Ich fordere dich heraus. You take the wine and you think, oh, Jesus bled for you, but are you willing to bleed for your brother that you share the wine with? Du nimmst den Wein und denkst, dass Jesus für dich geblutet hat. Aber bist du auch bereit, für deinen Bruder zu bluten, mit dem du den Wein teilst? Think about it. Denk darüber nach. So we like the spiritual aspect. Oh, new covenant, beautiful, but Because of this, you now have a covenant with your brothers and sisters. Du magst den spirituellen Aspekt. Oh, neuer Bund, schön. Genau deshalb hast du einen Bund mit deinen Brüdern und Schwestern. We like to talk about, oh, his body was broken so that my body can be healed. Du redest gerne darüber. Oh, sein Leib wurde gebrochen, damit mein Leib geheilt werden kann. Isn't it all about me, my, me, my, me, my? Geht es dann nicht nur um mich, ich, mich, ich, mich? But Jesus wants his body expressing himself on earth also to be healed. Aber Jesus will, dass sein Leib, seine Gemeinde, die ihn auf der Erde ausdrückt, auch geheilt wird. So I cannot take a piece of bread with a brother who is in need and ignore that. I can't. Ich kann also nicht mit einem Bruder, der in Not ist, ein Stück Brot nehmen und das ignorieren. Das kann ich nicht. It is nothing but a religious practice and a hypocrisy. Das ist dann nichts anderes als eine religiöse Praxis und Heuchelei. So remember, the body was broken so that my body could be healed, but we as a body can also be healed. Denk daran, dass der Leib gebrochen wurde, damit mein Leib geheilt werden kann, aber auch wir als Leib geheilt werden können. We need to stop thinking the church is how many people meet together on a Sunday and listen to some songs, listen to a sermon and eat some bread and drink some wine and go home. Wir müssen aufhören zu denken, dass die Gemeinde darin besteht, dass sich viele Menschen an einem Sonntag treffen, ein paar Lieder hören, eine Predigt hören, etwas Brot essen und Wein trinken und dann nach Hause gehen. It's wonderful. I love to meet. I love to sing songs. I love to corporately praise Jesus. Es ist wunderbar. Ich liebe es, Menschen zu treffen. Ich liebe es, Lieder zu singen. Ich liebe es, gemeinsam Jesus zu loben. I really do. Das tue ich wirklich. But if you don't live communion, what point does it have to celebrate communion? Aber wenn wir Gemeinschaft nicht leben, welchen Sinn hat es dann, das Abendmahl zu feiern? If the only concern I have is that my body is healed, but ignore my brother's body who is not healed, what? I'm just a hypocrite. Wenn ich mich nur darum kümmere, dass mein Körper geheilt wird, aber den Körper meines Bruders, der nicht geheilt ist, ignoriere, dann bin ich nur ein Heuchler. It's really time, people, that the body of Jesus learns what communion is all about. Es ist wirklich an der Zeit, dass der Leib Jesu lernt, worum es beim Abendmahl geht. Celebrate communion and live communion. Gemeinschaft feiern, Gemeinschaft leben. How my heart longs that this beautiful sacrament that Jesus himself installed into the church becomes life and not just a tradition. Wie sehr sehnt sich mein Herz danach, dass dieses wunderbare Sakrament, das Jesus selbst in der Gemeinde eingesetzt hat, gelebt wird und nicht nur eine Tradition ist. You know, it's very easy to take wine and bread and say, thank you, Jesus, for the new covenant, your broken body. Es ist sehr einfach, Wein und Brot zu nehmen und zu sagen, danke, Jesus, für den neuen Bund, deinen gebrochenen Leib. But it's quite another thing to say, thank you, Jesus, what you did for me, and I'm willing to be broken and bleeding for my brother. Aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, danke, Jesus, was du für mich getan hast, und ich bin bereit, für meinen Bruder gebrochen zu werden und zu bluten. It's time that you take these things seriously. Es ist an der Zeit, dass wir diese Sache ernst nehmen. Tomorrow we will continue. Morgen werden wir fortfahren.